ziemlich klar von Anfang an. Dass es einen Maulwurf gibt. Das ist der Verdacht, fast schon die Gewissheit. Es gibt ihn mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Ganz oben an der Spitze des Circus. Und der sitzt da schon seit Jahren. Im Auftrag des KGB. Wir sind in den 1960er Jahren. Kalter Krieg, hier der britische Geheimdienst MI6, dort die Sowjets. Dieser Maulwurf verrät alle Aktionen des MI6 und lässt sie im Ostblock in einem tödlichen Desaster enden. MI6-Chef Control ahnt etwas. Wir müssen ihn finden. Doch wegen der gescheiterten Aktionen müssen er und sein Adlatus George Smiley ihren Hut nehmen. Aber Carlas, so der Name des KGB-Chefs, Carlas Spion, der Maulwurf, treibt weiter sein Unwesen. Und deswegen wird Smiley nach Controls Tod ein paar Monate später wieder reaktiviert. Für meine Begriffe sind Sie in der richtigen Position, um die Sache für uns zu untersuchen. Aufpassen. Aufpassen ist der allererste Rat, den man dem Kinogänger geben muss, der sich diesen Film anschaut. Denn die Geschichte ist verschachtelt, komplex, sodass es höchste Konzentration erfordert, dem zu folgen. Man kann also dies vorausschicken. Thomas Alfredson bricht Dame König als Spion. Jean Le Carrés wunderbaren Spionageroman-Klassiker. Nicht auf marktübliches Action-Kino-Niveau herunter, nein. Regisseur Alfredson traut uns Intelligenz, Spürnasenkompetenz zu. Und dafür kann man sich heute als Kinogänger bedanken. Also Gegenspionage, die Suche nach dem Maulwurf. Fürchterlich, hier irgendwo klare Frontlinien auszumachen. Ich habe meine eigenen Leute ausspioniert. Wissen Sie, was das für ein Gefühl ist? Thomas Alfredson entwirft einen verschlungenen Dschungel aus Verdachten, Rechtfertigungen, Karrieregelüsten. Ach ja, nicht zu vergessen diese andere verzwickte Sache, wenn man ein Jagdteam braucht. Lassen Sie uns über Loyalität reden, Toby. Loyalität. Eine Eigenschaft, die außer Smiley kaum jemand noch zu besitzen scheint. Es geht darum, welchem Herrn Sie gedient haben, Toby. Smiley geht vielen Spuren nach, die alle im Sand zu verlaufen scheinen. Ihr fehlt der 20. November. Bis der junge Agent Ricky in Istanbul eine Quelle auftut, die ihr Leben wagt. Ich habe etwas anzubieten. Etwas wirklich Großes. Ich will ein neues Leben im Westen. Bekannt geworden ist Thomas Alfredson hierzulande durch den betörenden Vampirfilm »So finster die Nacht«. So düster, blutleer also, dort alle schien hoffnungslos, traurig wie betoniert, so wirkt auch die Welt der Geheimdienstler in den 1960er Jahren im Film »Dame, König, als Spion«. George Smiley ist dabei kein strahlender Held. Und auch der Ehebruch seiner Frau, dem er hilflos gegenübersteht, nur Teil eines größeren Spiels. Gary Oldman, in diesem Jahr ist er für die Rolle Oscar nominiert, hat eine eindrucksvolle Version des melancholischen Meisterspions geschaffen. Dieser Smiley dünstet geradezu die Kälte aus, die die früheren Verfilmungen von John le Carré-Romanen aus der Zeit des Kalten Krieges, wie »Der Spion, der aus der Kälte kam« oder Sidney Lumets »Krieg im Spiegel«, so faszinierend machten. Dieser Spionage-Thriller ist radikaler Gegenentwurf zur glamourösen Actionwelt eines James Bond wie zur hektischen Schnittfolge eines Jason Bourne-Abenteuers. Doch wir wollen uns keine Illusion machen. Was beispielsweise die Jetztzeit in einem Film wie Bourne Ultimatum mit ihren neuen Medien, Internet, Satellitenüberwachung ausmacht, nein, die 1960er Jahre stehen dem in Sachen tödlicher Unübersichtlichkeit in nichts nach. Feind oder Freund? Das ist in dem großen Menschentheater der Erzählung über den Spion George Smiley kaum auszumachen und wenn man es geschafft hat, meistens zu spät. Wenn man sie erwischt, können sie sich nicht auf mich berufen.